18. Kapitel. Fortsetzung der Erzählung des Doktors. Der Ausgang des Gefechtes am ersten Tage. Wir liefen so schnell wie möglich durch das schmale Stück Wald, das uns vom Pfahlberg trennte, und bei jedem Schritt, den wir machten, klangen die Stimmen der Meuterer näher. Bald konnten wir ihre eiligen Schritte hören und das Knacken der Zweige, wenn sie durch ein Gebüsch brachen. Ich begann zu merken, dass wir ein ernstliches Gefecht haben würden, sah nach dem Zündkraut meiner Muskete und sagte: »Kapitän, Trelawney ist ein sichererer Schütze. Geben Sie ihm Ihr Gewehr, sein eigenes ist unbrauchbar.« Sie tauschten ihre Gewehre aus und Trelawney, der sich die ganze Zeit über sehr ruhig und kaltblütig benommen hatte, blieb einen Augenblick stehen, um nachzusehen, ob das Gewehr vollkommen in Ordnung sei. Da ich bemerkte, dass Gray unbewaffnet war, gab ich ihm meinen Stutzsäbel. Es tat uns allen von Herzen gut zu sehen, wie er in die Hand spuckte, seine Augenbrauen zusammenzog und die Klinge durch die Luft pfeifen ließ. Wir sahen an jedem Muskel seines Körpers klar und deutlich, dass unser neuer Waffengefährte sein Salz wert war. 40 Schritte weiter kamen wir an den Waldsaum und sahen das Pfahlwerk gerade vor uns liegen. Wir erreichten die Umzäunung ungefähr an der Mitte der Südseite und fast in demselben Augenblick erschienen 7 Meuterer. An ihrer Spitze der Bootsmann, Hiob Anderson, in vollem Lauf an der Südwestecke. Sie prallten zurück, wie wenn unsere Anwesenheit sie überraschte, und bevor sie zur Besinnung kamen, hatten nicht nur der Squire und ich, sondern auch Hunter und Joyce im Blockhause Zeit genug, um zu feuern. Die 4 Schüsse kamen nicht als Salve, sondern plackerten etwas, aber sie erfüllten ihren Zweck. Einer von den Feinden stürzte zu Boden und die übrigen kehrten sofort um und verschwanden unter den Bäumen. Nachdem wir wieder geladen hatten, gingen wir an der Außenseite der Palisade entlang, um nach dem gefallenen Feinde zu sehen. Er war mausetot, durchs Herz geschossen. Wir frohlockten über unseren guten Erfolg. Da krachte gerade in demselben Augenblick ein Pistolenschuss aus dem Gebüsch, eine Kugel pfiff dicht an meinem Ohr vorüber und der arme Redruth taumelte und fiel der Länge nach zu Boden. Der Squire sowohl wie ich erwiderten den Schuss, da wir aber kein Ziel sahen, so vergeudeten wir wahrscheinlich nur unser Pulver. Hierauf luden wir wieder unsere Gewehre und wandten unsere Aufmerksamkeit dem armen Tom zu. Der Kapitän und Gray waren schon dabei, ihn zu untersuchen, und ich sah mit einem halben Blick, dass alles vorüber war. Ich glaube, die Schnelligkeit, womit wir den Pistolenschuss erwidert hatten, hatte die Meuterer abermals auseinandergejagt, denn sie ließen uns ohne weitere Belästigung den braven alten Förster über die Palisade heben. Sodann trugen wir den stöhnenden Mann, der viel Blut verlor, ins Blockhaus. Der arme alte Bursche. Er hatte vom ersten Beginn unserer Schwierigkeiten bis zu diesem Augenblick, da wir ihn im Blockhaus zum Sterben niederlegten, kein Wort von Überraschung, Klage, Furcht oder auch nur Zustimmung geäußert.